Die Mutter meiner Mutter, Eleonore Werner, stammte aus Bielitz-Biala. Das war damals Westpolen, das zu Österreich gehört hat. Und stammt aus einer gut situierten katholischen Familie. Hat unter anderem die Handelsschule absolviert und war dann schon berufstätig, und aber in einem jugendlichen Leichtsinn ist etwas passiert, eine Beziehung hat Folgen gehabt. Und der gute Mann, wie sie ihm das süße Geheimnis zugeflüstert hat, war erwogen. Jetzt ist sie da gestanden, wie sage ich es meinen Eltern? Das ist für sie nicht in Frage gekommen. Ja. Jetzt hat sie ihre etwas jüngere Schwester, die damals so gerade 16 oder 17 Jahre alt war, überredet zur Flucht nach Wien. Und ist mit ihr nach Wien, ja, jetzt eine Existenz. Und wie sich das abgespielt hat, bin ich nicht genau informiert. Eines ist, sie ist mit dem Besitzer vom Bockkeller, du kennst den in Liebhardt-Story, das war damals die Familie Wiesinger, eine gutbürgerliche Wiener Familie mit zwei schulpflichtigen Kindern. Und wie sie mit denen in Kontakt gekommen ist, das hat mir meine Mutter nicht so genau, weil er berichtet, Tatsache war, dass sie angenommen haben als Erzieherin für die beiden Kinder. Und nachdem sie auch als kommerzielle Bildung gehabt hat, haben sie sie auch herangezogen in die Buchhaltung. Und ihre Schwester war das Hausmädchen dann. Jetzt mittlerweile hat sie entbunden, ja, einen Buben, der auf Alfred getauft wurde. Und ihre Schwester war dann quasi mit den zwei Kindern aufgezogen im Haushalt von den Bissinger. Und sie ist öfters im Lokal, wahrscheinlich bei Abrechnungen und so weiter, wird sie auch dort es noch mal konsumiert haben. Und da hat sie einen jungen Mann kennengelernt, der gestammt hat aus dem Egerland, der Franz Leach. Der war gelernter Schuster, ja. Aber er war Spezialist, und zwar, das war damals eine Luxusanfertigung, reinste Handarbeit, die er gemacht hat, ja, und zwar sogenannte Rahmen, genähte Herrenschuhe. Heute gibt es nur ganz wenige, die das beherrschen, ja. Ich habe es ein bisschen gelernt, aber es ist unheimlich anstrengend, und du musst wirklich eine Beziehung dazu haben. Weil das ist ein Kunstwerk, dieser handrahmengenähte Schuh, der nichts anderes als wie Leder und Garn. Nur für die Absätze wird Metall verwendet, sonst ist der ganze Schuh also handgearbeitet, ja. Und also ein paar Schuhe produzieren hat ungefähr 30 Arbeitsstunden, leicht. Ja, du musst dir vorstellen, er hat bekommen den Oberteil, von einem Oberteilherrichter, das ist ein Teilgewerbe der Schuhproduktion war, und den Leisten und alle Maße von den zukünftigen Besitzern der Schuhe, und hat den also über den Leisten gezogen, das Ding dann den Rahmen rundherum angenäht, mit Korn und mit der anderen. Und wie gesagt, und das war, fand er, war relativ im Vergleich zu anderen, war das sehr gut bezahlt. Das, die Schuster, das waren Hierarchien. Das gab die Fabriksarbeiter, die Schuster, die mechanischen. Das geben die Holznagler. Ja. Die holzgenagelten Schuhe, die waren verhältnismäßig massiv, weil das waren Arbeitsschuhe oder auch nicht Arbeitsschuhe für Leute, die sich nichts Besseres leisten haben können. Nicht? Weil die waren ja im Prinzip, muss der Fuß stehen, auch stabil, weil die sollen jetzt mit zwei Reihen Holznägel in die Brandsäulen eingearbeitet wurden. Ja? Aber das war eine primitivere Arbeit. Dann hast du gehabt, die Rammern, so wie mein. Und dann hast du noch gehabt, die Galantristen. Na, das war überhaupt, das war das Allerfeinste. Da hat mein Vater zum Beispiel, wie er sein Oberteilrichterei gehabt hat, für damals hat es geheißen Opernredut, nicht für den Opernball. Da haben die Dame aus dem Sömbrogat, was das Glatt gehabt hat, die Schuhe. Jetzt kannst du dir vorstellen, da hat mein Vater die Oberteil gemacht. Weißt du, was er als Klebstoff verwendet hat? Saf. Ja. Seife aufgetragen, zusammengeklopft, das biegt. Da musst du dir nämlich vorstellen, das ist überhaupt eine komplizierte Sache. Der Oberteil ist verkehrt auf die Sohlen aufgenäht worden und ist dann umgedreht worden. Und dann ist der Last wieder reingekommen und das Ganze hat die Form gekriegt. Mhm. Das waren die Galantristen. Und jetzt musst du dir noch vorstellen, mit diesen Offsets, weißt du, mit den mit den verlängerten Halsl, ne? Ja, das hat müssen, weil das war an der Sohlen der Teil, und das hat müssen eingearbeitet werden. Der Absatz war aus Holz und mit dem Stoff überzogen. Ja? Ich muss dir vorstellen, das waren aber die Galantristen, wie gesagt, das waren Söhrs. Wie gesagt, das war eine hierarchische Teilung unter die Schuster. Der Galantrist, ja, der Raumanara, der Schorfnagler und der Fabriksarbeiter. Wie gesagt, er muss dann mit meiner Großmutter irgendwie in Kontakt gekommen sein. Er war ein fescher Mann, ja, und wie gesagt, in einer guten Position. Also, ob das so eine Liebesheirat war, das wollen wir dahingestellt lassen. Faktum war, er hat sich sofort bereit erklärt, weil sie ihm mitgeteilt hat, dass sie bereits einen Nachwuchs hat, das spielt ihm keine Rolle, den nimmt er mit. Und er hat sich dann als eine Wohnung besorgt. Ihre Schwester ist weiterhin im Haushalt der Biesinger geblieben und sie ist mit ihm in eine eigene Wohnung gezogen. Nur hat er aber die eigentümliche Auffassung gehabt. Also die Ehe war sehr kinderreich. Nach kurzer Zeit hat sie ihren ersten Sohn, dann den Franz, der nächste war der Alois, der dritte war der Leopold, der vierte war der Fritz, der fünfte war meine Mutter. Ganz zum Schluss, der sechste war der Ludwig, der Benjamin, also der letzte der Familie. Und sie hat aber noch etliche Fehlgeburten auch noch gehabt. Also der gute Herr war ein Genießer, ja. Ich kann mich in diese Lage überhaupt nicht versetzen. Und wie sieht es? Also nach der letzten Entbindung war sie fertig. Man kann sich ja vorstellen, meine Mutter hat mir so erzählt, der ist oft gesessen, sie haben es daheim gehabt. Nicht? je nachdem, also das war ja damals üblich, dass einer von ihren Brüdern, den hat sie ja nicht gerüst hat, oder haben sie die Kündigung gehabt, nicht? Die sind in ganz Untergrün herumgewandert, nicht? Alle haben Blick auf andere Wohnungen. Und irgendwo hat mein Großvater halt sein Platz gehabt, wo der Schusterbankel war. Ja, da war nicht nur nicht, da war der Schusterbankel, sondern da war unter anderem auch, da haben sie gehabt sogenannte Sitzgesöhne. Das waren Bettgeher, verstehst du? Die eigentlich keine Wohnung gehabt haben und keine Möglichkeit. Das waren Heimarbeiter. Und die haben bei einer gemietet, also bei meinem Großvater gemietet, einen Stockerl beim Schusterbankel. Ja, der hat möglichst seinen Stockerl mitgebracht. Ne? Er hat nichts anderes zur Verfügung gehabt, als mit dem Platz und am Bankel, wo er seine Nägel und was ich, also was er halt braucht, sein Werkzeug. Ja. Und dabei ist meine Mutter herangewachsen und hat quasi, wie sie so 14, 15 Jahre alt war, oder noch früher schon, wo sie schon noch im Schulalter, hat sie den Haushalt übernommen. Ja. Mittlerweile, die Brüder haben alle schon nach der Reihe geheiratet, einer nach dem anderen. Und ungefähr nach der Jahrhundertwende ist bei der Mutter Hauttuberkulose aufgetreten. Ja, und die muss ausgemergelt gewesen sein, das kann man sich nicht vorstellen. Ja. Und jedenfalls ist sie gelandet, damals wurde diese Hauttuberkulose als Lupus bezeichnet. Ja. Und da hat es eine eigene Abteilung in Wilhelminenspital gegeben. Und dort ist sie eingeliefert worden und ist 1914 gestorben. Daraufhin hat mein Großvater den Haushalt aufgelegt und meine Mutter hat mittlerweile eine Lehre als Oberlederstepperin angenommen und hat sich in der Liebhardsgasse 25 einen Einzelraum, also so ein Kabinett, ja, im Parterre, gleich die erste Tür, genommen und ist dort eingezogen. Und mein Großvater ist mit seinen Sprösslingen, mit Wickel, der war damals auch so im Schulalter, und hat sich eine Lebensgefährtin zugelegt, ja. Und diese Lebensgefährtin hat gehabt einen Sprössling, der war ein bisschen von der Natur sehr benachteiligt, ja. Und mein lieber Onkel, also der Bruder von meiner Mutter, der Letzte, der hat den Buben gebissackt, ja, hat ihn gepflanzt und der ist immer rabiater geworden. Und da hat die also die Lebensgefährtin, mein Großvater, vor die Alternative gestellt. Entweder er verabschiedet sich mit den Rangen da, oder, aber, so geht's nicht weiter. Oder er schaut, dass er los wird. Na, was hat der liebe Herr gemacht? Und gesagt, so viel, der Haus kümmert die um ihn. Und meine Mutter ist da in ihrem Kabinett jetzt so einen Mitbewohner gehabt. Ne? Naja, das war nicht leicht. So Schwester und Mutter zugleich sein müssen. Ne? Das war eine sehr komplizierte Situation. Aber sie hat es gemeistert. Sie war, wie soll ich das sagen, Schulbildung hat sie nicht viel genießen können, weil sie sich mehr um die Mutter kümmern hat müssen. Und aber in dem Beruf, den sie erlernt hat, war sie sehr tüchtig, ja. Und hat da in einzelnen Betrieben gearbeitet als Stepperin und hat dann in einem Betrieb im Jahr 19 meinen Vater kennengelernt, der dort beschäftigt war. Das, also das wäre einmal mein Mutter.